Hallo Wölfe-Fans, hier ist Felix Ulkay. Ihr hört das Wölfe-Radio. Wölfe-Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by Nort in the complete defense. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölfe-Radio. Ja, viel haben wir nicht zu meckern nach dem 3:0 Auswärtssieg in Berlin. Das lief doch schon ganz gut. Das werden wir natürlich heute aufarbeiten. Da habe ich mir meine Wölfe-Radio-Crew eingeladen. Jan Schildwächter und Malte Truxius werden das mit mir analysieren. Und dann geht der Blick nach vorne zum Spiel gegen Paderborn. Und da habe ich den VfL-Fan, aber auch den Paderborn-Fan Pia Pahlmann zu Gast. Besser geht's nicht. Memedi mit dem langen Ball auf Brekalo, der jetzt da gegen Stark, gegen das Dribbling, geht in die Mitte rein, müsste schießen jetzt, das schießt und Tor! Tor für den VfL Wolfsburg! Josip Brekalo entscheidet vermutlich das Spiel hier in Berlin, 2:0 für den VfL. Ich brech ab, das war mal ein goldenes Händchen und die Bank unten des VfL Wolfsburg, alle sind sie aufgesprungen, alle sind sie zum Spielfeld gerannt und haben zusammengejubelt. Ja, so hat's geklungen bei Wölfe Radio Arena Live am Sonntag in Berlin. Da waren wir schwer begeistert, André und ich. Und ja, werde das Spiel natürlich hier besprechen. Also André muss ich noch erholen, aber die anderen beiden Chaoten habe ich mir eingeladen, die sonst mit mir Wölfe Radio Arena Live auch kommentieren. Vorsicht. Ja, grüß Gott an Malte und an Jan. Hallo Männer. Moin. Ja, hallihallo. Freut mich, hier zu sein in dieser Sauna-Radio. Gut, Schritt Schwitze ist wieder mein Satz. Merken wir schon. Ja, es ist schön hier, angenehm im kuscheligen Arbeitszimmer. Ich habe extra noch ein bisschen Kohle aufgelegt, damit die Gasheizung funktioniert. Ja, vielleicht noch einen Kurzaufguss. Na ja. Gott. Ja, das war das Wölfe-Radio für diese Woche. Lass es uns gut sein bei der ganzen Geschichte. Okay, ja, wollen wir mal ernst werden oder wollt ihr noch ein paar Witzchen machen? Nein, so alle Gags verbrauchen. Ja, gut, das geht ja bei dir immer besonders schnell. Deswegen gucken wir noch mal auf das Spiel. Berlin, ich meine, 2 Saisonsiege. Ich habe es eben gerade schon mal im Teaser da gehabt. Besser geht's nicht, oder? Oder gibt es irgendwas zum Meckern, Jan? Nö, absolut nicht. Also, ja, gut, danke, Malte. Hast du was zu meckern? Ja, sie haben nur 5 Tore geschossen, statt 6. Und sie haben ein Gegentor bekommen. Ach so, du meinst in der Saison generell. Lass uns mal erstmal bei Berlin bleiben. So, ich rede jetzt rein über das Berlin-Spiel nochmal. Ja. Das Berlin-Spiel, das konnte ich leider nur im Zug sehen, wo der Stream immer mal wieder abgekackt ist. Oder darf man überhaupt abgekackt sagen? Ja, darf man. Piep. Okay, ja, es war, obwohl Anfang der Saison fand ich eine reife Leistung, weil ja dann doch gegen eine Mannschaft, die auch gut zusammenspielt, die doch zu den etablierteren Teams gehört, also da gab es jetzt nichts auszusetzen, dass noch nicht alle Rädchen so bei uns zusammenlaufen, dagegen kann man natürlich nichts machen, aber dass man dann 2:0 und dann in Berlin gewinnt, da kann man natürlich schon was machen, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ja, aber 2:0 ist ja nun mal steht. Also die Fakten sprechen ja ganz klar dann dafür, klares Spiel. So, jetzt darfst du doch noch mal was sagen. Also, ist aber sehr lieb. Nein, ich würde auch sagen, dass 2 Siege, 6 Punkte. Ich glaube, wir können jetzt nächste Woche, beziehungsweise Samstag gegen Paderborn, dann das Triple perfekt machen und glaube, das erste Mal mit 3 Saisonsiegen in eine Saison starten, von daher... Ein Traumstart. Glaube ich, kann man dann nicht viel gegen meckern. Wir sind eine von 6 Mannschaften, wenn ich mich nicht irre, die noch eine weiße Weste hat. Von daher... Läuft, sozusagen. Richtig. Absolut. Ja. Wenn ihr mal so ein bisschen drauf schaut, gerade auch im Nachgang, Schlüssel zum Sieg. Da wurde ja so auch thematisiert, auch in der Presse, dass da und insbesondere Oliver Glasner in den Trinkpausen da sehr nachjustiert hat oder auch in der Halbzeit. Wie schätzt ihr das ein? Also wie kann dann ein Trainer überhaupt Einfluss nehmen und irgendwie scheint es ja zu funktionieren, was da passiert, oder? Also definitiv kann ein Trainer in diesen Pausen Einfluss nehmen und es ist ja praktisch wie nochmal eine zweite und eine dritte Zusatzpause neben der Halbzeit. um da eben nachjustieren zu können. Und ich finde, man hat eben vor allem zwischen den beiden Halbzeiten einen deutlichen Unterschied gemerkt, während man ja Berlin in der ersten Halbzeit viel Räume geboten hat. So ein hohes Pressing bringt natürlich auch die Gefahr mit sich, zu viel Platz und zu viel Raum zwischen den einzelnen Reihen zu haben. Und wenn dann Berlin dazwischen stößt, umstößt und ein schnelles Umschaltspiel an den Tag bringt, dann ist man natürlich ruckzuck vor Castells. Und genau das hat man in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Man hat das Spiel kompakter gezogen, man stand enger, man hat die Räume kleiner gemacht. Und dadurch hat Berlin gar nicht mehr so viele Chancen gehabt. Man hat dann ein, zweimal gesehen, es kamen lange Bälle in die Spitze, die waren dann zu ungenau. Castells hat gut mitgespielt, also relativ ungefährlich. Und das ist der große Unterschied. Und ich denke absolut, dass man als Trainer dann nachjustieren kann. Ja, ich glaube, Oliver Glasner kann eben auch etwas, was ich jetzt nicht so kann, ein Spiel nämlich lesen. Kannst du überhaupt lesen? Ah, okay, der war jetzt eine Vorlage. Haben wir uns gestern schon aufgeschrieben. Ja, ja, ja. Und dann zeigt es ja auch wirklich seine Qualität, dass er in diesen kurzen Pausen wirklich dieses Spiel dann gelesen hat und darauf eingehen kann und die Mannschaft so gut eingestellt ist, dass er wirklich es schafft, taktisch da umzustellen, dass das jetzt funktioniert. Also von daher, Hut ab. Also ich finde es immer wieder faszinierend, weil da muss man ja auch mal also auch in der Lage sein, als Mannschaft in dem Moment, kommst du zur Trinkpause raus oder so, das aufzunehmen überhaupt, was der Trainer sagt. Ich meine, sind ja wahrscheinlich auch nicht immer alle da oder alle in Hörweite. Und trotzdem werden da irgendwie irgendwelche Rädchen gedreht, wo dann der Trainer doch Einfluss nimmt und was dann hinterher auch irgendwie besser läuft. Da fragt man sich dann, warum ist das denn nicht von Beginn an so? Also ist das, überrascht einen dann der Gegner doch so sehr, wie es Hertha dann getan hat, ja in der ersten Halbzeit? Also man muss definitiv sagen, dass immer noch ein Gegner mit auf dem Platz steht und der nicht immer das macht, womit man vielleicht vor dem Spiel gerechnet hat. Ich glaube, was in diesen Pausen ein Stück weit einfacher umzusetzen ist, ist mit Kettengliedern zu arbeiten. Also nicht mit der kompletten Mannschaft zu sprechen, sondern mit seinen Eckpfeilern im Spiel. Und es ist natürlich so, dass jeder ein Häkchen seinen eigenen Kopf hat, aber man merkt natürlich, Ketten verschieben, links, rechts, hoch, runter. Das funktioniert ja nicht, wenn das nur ein einziger macht. Das heißt, man orientiert sich auch immer ein Stück weit an seinem Nebenmann. Und wenn man eben genau mit den Eckpfeilern spricht und die dies umsetzen, was er eben angesprochen hat, dann funktioniert das wie eine Kette und man rutscht automatisch mit. Eckpfeiler definitiv im Spiel des VfL Wolfsburg, unser Kapitän Josua Gilavogi. Den habe ich nämlich nach dem Spiel mal gefragt, was denn da eigentlich passiert in diesen Pausen, wo der Trainer Einfluss nimmt. Da hören wir auch mal rein. Was macht ihr eigentlich in der Halbzeit? Gegen Köln war es ja in der ersten Halbzeit auch so lala, gegen Berlin auch viel zugelassen, in der zweiten dann gar nicht mehr und gegen Köln auch eine bessere zweite Halbzeit gespielt. Habt ihr irgendwas in den Tank geschmissen oder was ist passiert? Nein. Die erste Halbzeit ist immer sehr schwer in der Liga, ist eine Liga sehr mit vielen Zweikämpfen, sehr laufstark und am Ende, ich denke, wir sind im Top, im physischen Bereich top, weil am Ende wir können immer noch laufen, wir können immer noch umschalten, wie der letzte Tor von Russ. Russ hat 90 Minuten gespielt und am Ende macht noch einen Sprung von, ich weiß nicht, 40 Meter und schießt das Tor so. Das ist jetzt unser Spiel. Wir haben weniger Ballbesitz, aber wir sind viel mehr aggressiv mit sehr viel intensive Lauf, intensive Sprint. Und darum geht es. Wir sind immer gefährlich. Was hast du Roussillon gesagt nach seinem Tor? Ich habe gesagt, du hast deine Jogo zugemacht und geschossen. Und er hat mir gesagt, ja, hast du recht. Ja, ist sehr schön, wenn man dann den Mitspieler noch ein bisschen veräppeln kann. Bist du noch wie hingejoggt zum Tor und hast noch geschossen. Ja. Also das hat wunderbar funktioniert. Und für Josua Gilavogi der Schlüssel zum Spiel, unter anderem natürlich auch die Fitness. Kommen wir gleich noch drauf. Aber erstmal hören wir uns natürlich dann, wenn das schon so angepriesen worden ist hier, das Tor von Jérôme Roussillon einmal. Weghorst rauf auf Brekalo. Der hat noch Bock zurück in die Mitte. Und dann geht er durch auf Roussillon. Strafraumgrenze, müsste jetzt schießen. Schießt! Tor! Tor! 3:0. Boah, was für ein Hammer von Jérôme Roussillon, der das Ding reinschmettert. Halblinke Position im 16er. Der zieht ab, lässt wunderbar, Wout Weghorst lässt wunderbar durch in der Mitte und dann landet der Ball bei Jérôme Roussillon und der zieht einfach ab und macht jetzt alles klar. Und ich gucke ins weite Rund und da ist auf Wiedersehen angesagt hier in Berlin. Ja, auf Wiedersehen ist natürlich im Wölferadio noch lange nicht angesagt, aber Malte, genau dieser Punkt, mit dem die Truppe marschiert und marschiert und marschiert. Wie sehr beeindruckt dich das, wenn du das siehst? Also läuferisch waren wir ja in der vergangenen Saison auch nicht so ganz schlecht, aber jetzt ist das sozusagen nochmal eine Qualität drüber, oder? Mich beeindruckt das hammermäßig, weil ich in der Vorbereitung sehr, sehr skeptisch war, wie hoch dann Oliver Glasner die Fitness auch hält. Also weil da war ja wirklich Labbadia, so schon Magath-Zeiten wurde man ja erinnert. Und weil man ja auch gelesen hat, er macht nicht so viele Konditionseinheiten und so weiter, da war ich wirklich sehr, sehr skeptisch. Wie übrigens viele andere VfL-Fans auch, was ja zeigt, man sollte vielleicht erstmal abwarten. Ja, natürlich, dass man abwarten muss, klar, aber wie gesagt, deswegen, da war ich skeptisch. Ich habe mir schon gedacht, die haben da einen geholt, der weiß, was er da tut. Ich war trotzdem skeptisch nach dem Halle-Spiel. Wow, die haben dann die Luft. Okay, Halle ist jetzt nicht Bayern, aber mal schauen. Dann war ich ja in Köln selbst im Stadion und jetzt das Berlin-Spiel. Okay, ich gebe zu, sie sind fit, sie können noch mal eine Schippe drauflegen, deswegen können sie auch in der zweiten Halbzeit gut drauflegen. Beeindruckt mich wirklich sehr, sehr, sehr. 6 Kilometer mehr gelaufen und damit? Die Lenny-Serie. Hält als der Gegner. Ja, 116 Kilometer zu 110, Wahnsinn. Also wirklich, da muss man wirklich sagen, Hut ab vor der Mannschaft von Oliver Glasner, die das sozusagen offensichtlich verinnerlicht und gefressen hat. Welche Rolle spielen dabei die Spielertypen, Jan, dass du so ein Spiel überhaupt umsetzen kannst? Die spielen die wesentlichste Rolle, würde ich sagen. Also, okay, weil jetzt lagst du ein bisschen auf der Hand, ja. Deine Antwort, ey, die habe ich mir. Also nicht nur, weil die natürlich auf dem Platz stehen und das umsetzen müssen, sondern auch ganz einfach, weil man eben. Fußball ist ein Mannschaftsspiel, ich habe das letztes Jahr schon gesagt, und wenn man da nicht 11 Männer hat, die an einem Strang ziehen, dann funktioniert es nicht. Und das haben wir 2 Jahre lang gesehen. Also gleich 6 Euro hier. Das Rasenschwein. Ich fülle die Haushaltskasse auf hier, ist kein Problem. Ja, geil. Nein, aber ich glaube... also Glasner ist natürlich auch ein völlig anderer Schlachttrainer als Labbadia. Das ist... hat die RB-Schule durchlaufen und er setzt andere Prioritäten in seinem Training. Ich sage mal, versucht viel Gamification reinzubringen im Sinne von das wesentliche Merkmal, was ja heute im Marketing auch immer so toll ist. Oh, Gamification, also mit deinen Fremdwörtern, da kannst du mir aber nicht imprägnieren. Sprich Brockhaus? Spielerisch. Sprich nochmal. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, sorry. Also Gamification, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausformulieren. Ja, so Abläufe, die dann wichtig sind. Abläufe, die dann wichtig sind, eben spielerisch einzutrainieren. Das bedeutet, wenn man über einen spielerischen Aspekt kommt, lernt man eben auch viel einfacher. Das ist, wie gesagt, genau der Punkt, der in der Werbung eben auch immer wesentlich ist. Der Kunde in Häkchen oder Spieler soll nicht merken, dass er gerade manipuliert wird auf irgendeine Art und Weise. Und wenn man das eben voranbringt und der Spieler irgendwann merkt, okay, das funktioniert, was der Trainer mir dann mitgibt, dann lernt man ganz schnell unterbewusst. Und dann fahren sich diese Abläufe aufeinander abstimmen viel schneller ein, als wenn man das eben mit Macht versucht, so Bulimie-lernmäßig reinzukriegen. Ja. Warum sagst du nicht gleich Gamification? Ja, ja. Es gibt auch ein Wort für. Schön. Darf ich da noch was zu sagen? Du möchtest so gerne was ergänzen? Ja, gerne. Was hoffentlich auch ein bisschen Fruchtbareres und Gehaltvolleres. Was mir auffällt ist, und ich will nicht mit irgendwelchen Trainern vergleichen, sondern wirklich, Glasner hat ein intelligentes Spielsystem und er hat auch die passenden Spieler dazu, die das, was du auch eingangs schon mal sagtest, warum setzen die das so schnell um? Sie können es umsetzen. Sie haben dann auch diese wirkliche Spielintelligenz oder vielleicht auch die tatsächliche Intelligenz, solche Sachen, die der Trainer ihnen wirklich jetzt 2 Monate nur beigebracht hat oder beibringen konnte, so umzusetzen. Das spricht dann auch wieder fürs Management, dass die richtigen Spielertypen wirklich da sind. Ja, plus natürlich das Gehen, was du schon erwähnt hast. Und als ob du es mir quasi jetzt in die Feder diktiert hättest, einer dieser Spielertypen, die das natürlich grandios verkörpern, dieses körperliche Spiel, dieses massive Draufgehen, dieses Laufen, Laufen, Laufen, ist ja Xaver Schlager. Und der hat sich ja so geäußert, wie man sich es eigentlich als Fußballfan oder als Fan des VfL Wolfsburg, der ja in der Vergangenheit nicht immer verwöhnt war, was so den Einsatzwillen und die Laufbereitschaft beim VfL angeht, wie der sich geäußert hat, das hören wir uns auch nochmal an. Ja, ist ja mein Job, dass ich laufe. Also ich denke, wenn ich nicht laufen will, dann bin ich im Fußball im falschen Sport, dann sollte ich Schach oder so spielen. Dann muss ich mich nicht anstrengen. Ich denke, jeder weiß, dass dieses System einfach nur über Laufen funktioniert. Und jeder weiß dann einfach, wir müssen unseren Job erfüllen, laufen, laufen. Und wie gesagt, auch mutig sein. Wenn wir mutig sind und viel laufen, dann werden die Probleme viele Probleme gegen uns haben, weil es einfach ekelig, glaube ich, ist, gegen uns zu spielen. Wir schauen immer, dass wir Druck auf den Ball haben. Ja, Druck auf den Ball, natürlich ein Schlüssel dazu. Und das ist auch dann wunderbar anzusehen, insbesondere auch in der zweiten Halbzeit, ja, wo man dann sehr stabil hinten gestanden hat, wo sich dann auch Spieler, die in der ersten Halbzeit so ein bisschen wackelig unterwegs waren, wie Jay Brooks, fand ich zum Beispiel, sehr stabilisiert haben, sehr stark dann auch sich eingebracht haben hinten in der Defensive und dann konnte man die Bälle nach vorne spielen. Hast du das Gefühl, oder jetzt gucken wir auch da mal ein bisschen noch nach vorne, wenn die Dreifachbelastung mit dazukommt im Europapokal, dass wir dann vielleicht da ein Problem kriegen, dass man dieses Tempo oder diese Laufbereitschaft dann gar nicht durchhalten kann? Also ist das so vielleicht eine Gefahr? Ich sag mal so, wenn man sich angeschaut hat, was in Berlin noch von der Bank gekommen ist, welche Qualität da noch kam und dass man also wirklich keine Qualität verloren hat durch diese Wechsel. Ich glaube, dass das eben auch ein Stück weit der Grund war, warum man Berlin dann eben noch an der Wand gespielt hat, beziehungsweise noch zwei Tore geschossen hat. Dann kann ich es mir Stand jetzt schwer vorstellen, wenn alle fit bleiben, man eben die 15, 16 Leute hat, die wirklich ein Qualitätsniveau reinbringen in die Mannschaft, dann kann ich es mir sehr schwer vorstellen. Was interessant werden wird, ist natürlich, wenn man sich anschaut, man spielt dann gegen die Top 5 der Liga, ja, also von Bayern über Dortmund nach Gladbach, nach Leipzig und nach Leverkusen, wie das dann eben ankommt und in welcher Art und Weise das System dann eben funktioniert. Und dann kann man eben sehen, wo steht man im Gesamtranking der Liga. Also der geglückte Saisonstart noch gar nicht so viel wert jetzt oder doch viel wert? Die Punkte kann uns jetzt schon mal keiner nehmen, klar, Phrasenschwein, aber klar, die harten Spiele kommen dann natürlich dann auch noch und mit dem Programm und dann englischen Wochen. Von daher, ja, muss man schauen. Aber was Jan sagt, würde ich jetzt nur noch ergänzen, weil ich war beim Nizza-Spiel, beim Vorbereitungsspiel, da haben ja zwei Mannschaften, also zwei Halbzeiten, 60 Minuten, zwei verschiedene Mannschaften gespielt und ich dachte, in der zweiten Halbzeit ist das jetzt die vermeintlich zweite Mannschaft. Wobei, was ich da so gelesen habe, Steffen, Riccalo, sind ja alles auch absolute erste Mannschaften. Also die Breite des Kaders ist schon auch im Vergleich zum vergangenen Jahr massiv gewachsen. Und gerade zu Schlager finde ich natürlich super witzig, weil ich ja noch in der Mixzone war, als er dann erzählt hat nach dem Köln-Spiel, dass er jetzt zu Oma fährt und sich da Schweinsbraten gewünscht hat und dass er dann immer noch laufen kann. Also wenn ich Schweinsbraten gegessen habe, meine Oma lebt leider nicht mehr. Du läufst in drei Tage nicht mehr. Dann kann ich aber am nächsten Wochenende nicht mehr laufen. Ja gut, der wird sich ja wahrscheinlich nicht 20 Scheiben reinpfeifen. Xaver Schlager übrigens mit einer Laufleistung von über 10 Kilometern gegen Berlin ist ja auch ausgewechselt worden. Das hat er wahrscheinlich die Elfe noch voll gemacht. 74% Passquote, 43% Zweikampfquote. Das ist gar nicht so überragend, finde ich. Aber letztendlich, unterm Strich muss man sagen, dass es dann wahrscheinlich die richtigen Zweikämpfe sind, die er da so gewinnt, was man sagen. Auf Jay Brooks möchte ich noch einmal gucken, weil er ja insbesondere sich in der zweiten Halbzeit da sehr stabilisiert hat. Sehr starke Zweikampfquote von 57%, 70% Passquote, das geht besser, finde ich. Aber wie gesagt, es hat sich dann auch, ja, dann wie gesagt, ja stabilisiert. Josor Gilavogi seinerseits 86% Passquote, das ist natürlich ideal und hinten drin Zweikampfquote 88%. Also da brennt ja dann im Zentrum sozusagen gar nichts an, wenn dann einer mal durchkommt. Wenn du mal schaust, Thema Schlüsselspieler, hast die Bank auch gerade angesprochen, wollen wir gleich noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, aber läuft es tatsächlich dann auch in der Zentrale auch dauerhaft auf Schlager Arnold raus und sind dann halt so Leute wie Rex Bejay oder Gerhard dauerhaft auch außen vor? Kommt auf den Gegner an, muss ich ganz klar so sagen. Ich glaube, wir haben gegen Halle gesehen, dass ein anderes Spiel vonnöten war als jetzt vielleicht gegen Berlin und dementsprechend auch ein anderer Typ Spieler neben Maximilian Arnold auf dem Platz stand. Also ich glaube schon, dass Spieler, die, das ist das Grundgerüst Arnold und Schlager sein wird für die Saison, aber dass man punktuell spieltaktisch auf unterschiedliche Mannschaften mit unterschiedlichen Spielern reagieren kann. Das ist, glaube ich, auch eben, wie Malte angesprochen hat, die Breite und die Qualität des Kaders, da eben dementsprechend reagieren zu können. Und dann plus natürlich die Dreifachbelastung, die du angesprochen hast, da eben auch diesem Kreativzentrum die nötige Pause zu geben, um eben an dem Level weiterspielen zu können. Muss auch so sein. Also weil, lass nur mal einen dann in einem Europacup-Spiel sich verletzen oder die Verletzung werden sicherlich auch irgendwie kommen. Ich hoffe natürlich mehr von außen, denn dass sie muskulär passieren. Aber dann, klar, dann muss halt auch Elvis irgendwie für Arnold einspringen. Auch das hat ja Arnold schon nach dem Spiel gegen Köln gesagt. Da wird auch Glaser sicherlich auch rotieren müssen, aufgrund der Schonung. Also, dass man da auch nicht die ganze Zeit mit der gleichen Mannschaft spielt. Aber das Gerüst steht, glaube ich, und dann fügen sich die einzelnen Teile ein. Genau, klar. Wie sich das alles einfügt und dann auch weiterentwickelt, das thematisieren wir gleich noch. Das gewisse Extra. Zwei Spiele, zwei Siege zum Bundesliga-Auftakt plus den Sieg im Pokal. VfL Wolfsburg sehr, sehr gut gestartet. Jan, was wächst da zusammen, was uns sehr viel Freude bereiten wird in dieser Saison und warum? Also es wächst noch mehr zusammen, würde ich sagen. Es ist die Basis gelegt worden in der letzten Saison mit punktuell sehr, sehr starken Einkäufen, die charakterlich auch super in die Truppe gepasst haben. Und auf dieser Basis, die man geschaffen hat, mit dem i-Tüpfelchen vielleicht Europa noch zum Ende der Saison, wird das Haus errichtet, wo wir uns, glaube ich, sehr, sehr wohlfühlen werden über die nächsten Jahre, wenn das so weitergeht. Und ich finde das Kollektiv halt einfach unheimlich stark, was man jetzt knapp einem Jahr aufgebaut hat, von, sagen wir mal, einem niedergebrannten Grundgerüst nach der Relegation und nach beiden Relegationen, finde ich das unheimlich stark, was eben dann auch die sportliche Leitung sich da ausgedacht hat und den Weg, den sie gehen. Alter, wie siehst du Spirit in der Truppe? Also woran machst du das fest, dass das auch da stimmt? Ja, ich glaube, so ein Spirit wird sich erstmal so richtig zeigen, wenn es auch mal so zwei, drei Spiele, wo es nicht so gut läuft, wirklich zeigen. Ich habe aber jetzt so das Gefühl, dass, wir haben es ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, dass auch so ein Typ wie Schlager, so einen jungen Mann wie Elvis Rexbejay mitzieht, der sich auch noch an den Älteren, glaube ich, nach wie vor orientiert. Und selbst würde ich sagen... Schlager ist ja selber erst 21. Ne? Ja, mehr, hat aber jetzt schon ein bisschen mehr durchgemacht oder ein bisschen nicht mehr durchgemacht. Er ist ja auch als Schlüsselspieler mit verpflichtet ja, worden. Ja, hat also aber auf jeden Fall schon mehr Karrierestationen durchlaufen. Wortfindungsstörung. Ich muss mehr Wasser trinken. Aber auch ne, Maximilian Arnold ist ja auch immer noch sehr jung. Von daher... Ja, die ziehen sich, glaube ich, gegenseitig hoch. Das Gute ist, dass wir keine großartigen Egos haben, die sich da irgendwie durchsetzen wollen. Keine Superstars, die meinen jetzt, ne, wo steht also das Klavier? Also die Individualisten aus der Vergangenheit sozusagen. Ja, also selbst so ein Brekalo, der eher Individualist ist, ist aber auch, glaube ich, so ein zurückhaltender, ruhiger Typ, der natürlich aber auch das Vertrauen des Trainers immer wieder braucht, dass er dann halt auch weiß, dass er Selbstvertrauen haben kann. Aber der holt sich das jetzt ja gerade auch durch seine Einsatzzeiten. Der wird auch mit Sicherheit noch gebraucht. Und das hat möglicherweise oder relativ sicher das Trainerteam um Oliver Glasner den Spielern ganz klar gemacht, dass die vielleicht jetzt am Anfang nicht alle zum Einsatz kommen und dann auch mal so ein Memedi ein bisschen auf der Bank schmoren muss oder ein Matcher gleich am ersten Spieltag reinkommt, obwohl dann noch andere auf der Bank sitzen, die schon länger im Verein sind. Aber jetzt bringt der Memedi, der macht die Vorlage. Also die Jungs, das Trainerteam hat wirklich da irgendwie ein System und auch eine ganz klare Idee. Ersatzspieler kommen und die Bedeutung kommen wir natürlich auch gleich nochmal drauf. Was mich am meisten überrascht oder eher positiv überrascht und erfreut ist, dass obwohl die Mannschaft jetzt auch auf so einer entscheidenden Position wie im Mittelfeld in der Form und in diesem neuen System noch gar nicht so lange zusammenspielt, greifen, und das sieht man eigentlich ziemlich gut bei den einzelnen Spielen bisher schon, dass diese Automatismen immer besser anfangen zu greifen. Und da habe ich Xaver Schlager nach dem Spiel in Berlin auch nochmal gefragt, wie zum Beispiel das Verhältnis oder das Zusammenspiel mit Maximilian Arnold ist im Mittelfeld. Beschreib doch nochmal kurz das Zusammenspiel zwischen dir und Maximilian. Das sieht schon sehr aufeinander abgestimmt aus, ohne dass ihr großartig miteinander kommuniziert oder täuscht das. Also die Automatismen, die greifen da schon sehr gut. Oder siehst du da noch massives Verbesserungspotenzial? Tja, wir trainieren ja oft, also wir reden ja drüber im Training, wie wir spielen wollen, wo die Räume sind. Und ich denke, es ist dann egal, wo wer steht, wenn man weiß, der Raum sollte für einen Spieler besetzt sein, egal welcher Spieler, und man kann den blind anspielen. Und das Vertrauen ist da, dann schaut es immer gut aus. Und ich denke, wir entwickeln da was, wir werden immer besser in dem System, lernen die Abläufe besser kennen. Und es ist ja nicht so, dass wir, nur weil wir jetzt nie zusammen gespielt haben, dass wir uns gar nicht verstehen. Also das wird manchmal so, keine Ahnung, nur weil wir uns erst seit einem Monat kennen, haben wir ja doch immer Fußball gespielt. Und Fußball bleibt dann in vielen Bereichen einfach gleich. Und darum passt das ganz gut und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja, mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit und so alles easy so. Geiler Typ. Na, ich finde seine Aussagen halt Hammer, ne? Du hast es eben selber gesagt, man hat ihn als Schlüsselspieler für die Zentrale verpflichtet und der stellt sich hin und sagt, wenn ich nicht laufe, dann kann ich auch zu Hause bleiben oder Schach spielen. Also wenn ich da an vergangene Transfers zurückdenke, die fahren dann lieber nach Berlin mit dem ICE, in einer ähnlichen Position verpflichtet worden und das ist charakterlich, also ne, inside out, also völlig anders und Hut ab. Also. Ja, aufgrund des Alters. Der war anscheinend die ganze Zeit nur auf einer Fußballschule, wo er oder auf einer Profischule, wo er beigebracht bekommen hat, so verhält sich ein Profi und das macht er jetzt auch schon. Ja, sehr professionell. Ja. Schlager, Schlüsselspieler oder wird immer mehr zum Schlüsselspieler. Einer, der letzte Saison schon Schlüsselspieler hat und ja, ohne den es beim VfL, insbesondere bei diesem laufintensiven Spiel, nicht geht, ist Wout Weghorst. Jetzt in jedem Pflichtspiel getroffen. Müssen wir nicht sagen, wie wichtig er ist, oder? Nein. Danke. Auf keinen Fall. Wie wichtig ist Wout Weghorst für das Spiel des VfL Wolfsburg? Malte. Wie alle würde ich dann aber auch sagen, sehr wichtig. Der bringt natürlich immer noch die Motivation, die Portion. Die Extra-Motivation. Ja, die Portion, ich will und ich mach's. Und dann macht er es tatsächlich auch. Vom Typus her auch so ein Leuchtturm, nicht nur von der Größe, sondern dass sich da Spieler auch orientieren können. Auch wenn er natürlich vorne ist und nicht immer so mithelfen kann, wenn es jetzt wirklich in die Innenverteidigung geht. Aber der macht ja seine Wege, das sehen dann auch die anderen Spieler. Und wenn er dann vielleicht doch mal irgendwann vorne steht, das verzeiht man dann einem. Und ich glaube, der ist menschlich auch einfach ein geiler Typ, den man gerne so um sich hat. Und deswegen ist er, glaube ich, in der Kabine auch sowieso gut und gerne angesehen. Und absolut nervenstark, wie schon am Sonntag in Berlin. Das hören wir uns auch nochmal an. Jetzt steht Weghorst da, atme noch einmal tief durch. Natürlich die Fans der Hertha pfeifen hier. Rune Jahrstein gegen Weghorst. Weghorst, Tor! Ganz entspannt, würde ich fast sagen. Mittsommerlich, spätsommerlich schiebt er ihn rechts vorbei am Norweger zum 1-0 des VfL. Und ich glaube, die Fans der Hertha wissen gar nicht so recht, was hier gerade passiert ist in den letzten 10 Minuten. Genau, aber das soll uns egal sein, denn der Torschütze trägt mal wieder die Nummer 9 und heißt Wo! Weghorst. Ja, schöne Tradition inzwischen. Den Torjubel. Komm, bring ihn. Nein. Den personalisierten Torjubel für Wout Weghorst. Komm, Jan, und ich mach mit. Nein. Das sparen wir uns dann auf für den vierten Treffer von ihm am kommenden Samstag. Pflichtspieltreffer. Naja, auf jeden Fall Wout Weghorst, ganz klar, der Schlüsselspieler auch nicht wegzudenken, auch nicht zu verdrängen. Jetzt haben wir aber, weil wir eben gerade schon mal darüber gesprochen haben, Stichwort Ersatzspieler, Leute wie Memedi, da hat man schon gemerkt, dass die als Fuchs, dass die nicht da zur ersten Mannschaft da gehören. Brekalo hat auch entsprechend gejubelt am Samstag, nach dem Motto, hier guckt her, ich will auch spielen und so. Dieser Konkurrenzkampf, der ist da. Würdest du was anders machen jetzt als Trainer? Würdest du dann tatsächlich auch schon rotieren, vielleicht auch schon gegen Paderborn? Ja, doch. Also ich würde es vor allem im Sinne von Brekalo, glaube ich, machen. Er hat einen relativ bewegten Sommer hinter sich mit ich möchte weg und ich bleibe jetzt doch, habe mit dem Trainer gesprochen. Und er zeigt das natürlich auch auf dem Platz. Das Tor gegen Nizza war schon überragend im Testspiel. Das Ding war der Dosenöffner, beziehungsweise das Tor, was uns die 3 Punkte beschert hat. Und ich glaube, vor allem auf der Linksaußenposition würde ich mal einen Wechsel wagen. Warum nicht? Aber das ist ja auch genau das Thema, das musst du haben. Diese Galligkeit muss ja da sein, ansonsten haben die ersten 11 ja von hinten gar keinen Druck und müssen sich... So wie William, genau, ist ja ein gutes Beispiel. William ist das beste Beispiel. Und müssen sich Tag für Tag, Stunde für Stunde, Training für Training beweisen. Wenn man das nicht hat, dann schleift auch die, ne, wie du sagst, bei William die eigene Leistung natürlich total. Würdest du was ändern? Also würdest du die Rotationsmaschine anschmeißen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er fährt gerade so ganz gut. Natürlich sind dann wieder die Befindlichkeiten einzelner Personen, gerade Brekalo, aber ich verstehe dann auch manchmal die Spieler nicht. Der soll doch froh sein, dass er in der zweiten Halbzeit kommt, wenn dann der Gegner auch schon ein bisschen kaputter ist. Dann kann er nämlich ins 1:1 gehen, viel leichter als noch zu Beginn, wenn das Spiel anfängt, wenn alle noch frisch sind. Und dann seine Tore machen, weil was passiert? Er wird jetzt von Anfang an gebracht, alle sind noch fit, bis zur 60. Minute kommt er doch nicht durch und dann ne, ist er, glaube ich, dann auch so ein sensibler Kerl, der sich das wieder zu Herzen nimmt, zu viel nachdenkt und so kommt er rein, dann sind seine Gegner nicht mehr ganz so frisch, die fummelt er aus und macht seine Bude. Von daher finde ich das gerade taktisch gut und der wird noch gebraucht, der kriegt noch seine Startelf-Einsätze. Deswegen, wir haben jetzt gerade über 2 Spiele. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Fußballding, während in anderen Sportarten, da gibt es ja sogar in der NBA und Basketball gibt es ja sogar einen Preis für den besten Six Men oder so. Also der von der Bank kommt, beste Bankspieler. So, das ist im Fußball, da zählen immer nur irgendwie die ersten 11, die aufs Mannschaftsfoto kommen oder so. Während Handball oder beim Eishockey oder so überhaupt gar keine Rolle spielt, ob du mehr oder weniger keine Rolle spielt, ob ja. du da unter den ersten bist. Wir sollten uns da vielleicht auch mal langsam von verabschieden, weil der Sport ist so schnell, so athletisch geworden, so kraftvoll, du brauchst so viel Fitness. Also die haben ja endlich auch mal angefangen, dass man in der Verlängerung einen vierten Spieler reinbringen kann. Warum nicht auch mal fliegende Wechsel ausprobieren? Also von daher, um die Spieler einfach auch zu schonen, die lange Saisons haben. Deswegen, das ist, ich finde es Quatsch manchmal, weil da sollte man doch auch dann an den Menschen denken. Und wie gesagt, Brekalo wird noch seine Chance bekommen. Die kriegen alle noch Einsatzzeiten. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Und fassen wir mal zusammen. Der Spirit stimmt. Die Abläufe werden immer besser. VfL, wie Weghorst gesehen, mit dem Elfmeter unwahrscheinlich effektiv. Überhaupt das Spiel gegen Berlin sehr effektiv war aus meiner Sicht. Die Ersatzspieler bekommen ihre Chancen. Was ist letztendlich mit dem Kader? Jetzt haben wir Udukay noch abgegeben. Schmattke, Schwefel haben gesagt, wenn, dann geben wir auch nur noch ab. Sind wir gut aufgestellt jetzt auch für die nächsten Wochen, weil Montag ist, glaube ich, Feierabend im Transferfenster oder so. Reicht das jetzt auch alles und dann müssen wir noch wen abgeben oder so? Ein Tab haben wir ja auch verliehen gekriegt. So, alles in Ordnung mit dem Kader oder glaubst du, da passiert jetzt noch was bis zum Ende? Da wird nichts mehr passieren, davon gehe ich eigentlich ziemlich stark aus. Man hat die Baustelle, die man hatte, mit Metscher, glaube ich, noch geschlossen oder zumindest noch einen Mann geholt, der hinter Weghorst steht, falls er sich verletzen sollte, weil ich glaube, wenn der ausfällt, dann hat man schon ein Problem. Großes. Nicht nur was die Tore... Nur 1,93, großes Problem. 1,93 Meter. Nicht nur was die Tore angeht, die er schießt, sondern einfach auch, glaube ich, ist ein absolutes Zugpferd dieser Mannschaft, ein absolutes Mentalitätsmonster, der nochmal aus jedem Einzelnen den Rest rauskitzelt. Der ist ein absolutes Monster, der Junge. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Und so unheimlich wichtig für die Mannschaft. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man da eben noch jemanden verpflichten wird. Nee. Das muss die sportliche Führung mit dem Trainer zusammen entscheiden. Ich finde es halt auch, braucht man nicht. Also jetzt mit Udukay sowieso in der Abwehr, da sollten wir jetzt gar keinen mehr abgeben, weil Bruma war ja auch noch im Gespräch. Ich glaube, der Kader ist jetzt, wenn sich jetzt nicht morgen, übermorgen einer mega verletzt, müssen die doch nicht noch nachjustieren. Kurzpassspiel. Ja, da war ja einiges los am Wochenende, insbesondere beim Spiel Schalke gegen Bayern. Da gab es ja Riesenaufregung, mal wieder um den Videoschiedsrichter. Und ein Schalker Fan hat auch noch den Schiedsrichter angezeigt wegen Betrugs. Also da ging einiges hin und her, möchte ich mal sagen. Mir soll es ja generell erstmal egal sein, wer da nur gewinnt, ob Schalke oder Bayern, ist mir eigentlich egal. Aber dem Wölferadio sind exklusiv Tonaufnahmen zugespielt worden, wie sich's denn während der Partie angehört hat, Schalke gegen Bayern im Kölner Keller. Was haben denn die Videoschiedsrichter sich dann so angehört? Wir hören's mal rein. Wir hören mal rein. Ja, Ärger auch bei Eintracht Frankfurt. Da ist ja Ante Rebic vom Trainer angezählt worden. Der hätte nicht so viel Bock gehabt, der Ante, beim Europa-League-Qualifikationsspiel. Merkwürdig bei der tollen Europa-Eintracht, dass man da so auf die Einstellung gucken muss. Aber ja, schlechten Auftritt hingelegt, ne? Nicht nur Ante Rebic. Wann haben wir das letzte Mal so einen schlechten Auftritt gesehen? Da haben wir uns mal den Top 5 überlegt. Malte, was ist Platz 5? Markus Lanz bei Wetten, dass. Ja, Platz 4 der schlechten Auftritte. Wer hat da noch was Schlechtes hingelegt, Jan? Heidi Klums Brüste auf Instagram. Ja, genau, so sehe ich das auch. Ja, auf Platz 3 der schlechteren Auftritte, die man so haben kann, war Uli Stielicke bei seiner Vorstellung als Bundestrainer. Auf Platz 2 der schlechtesten Auftritte Stefan Effe Effenberg als Trainer bei SC Paderborn. Ja, und auf Platz 1, Jan, der Auftritte, die wirklich echt schlecht gewesen sind, auch in letzter Zeit. Ziemlich klare Sache eigentlich. Lenny beim Wölferadio. Ja, genau. Ich glaub's genau. Security! Unverschämt. Kriegt auch kein gutes Personal mehr heute. Ja, dann kommen wir noch zum Schluss auf den weiteren Skandal des vergangenen Spieltages. Das war ja die Bierdusche für Christian Streich. Hat er sich riesen aufgeregt gegen Paderborn. Paderborn ja auch gleich noch ein großes Thema hier in der Sendung. Und ja, aber ich meine ganz ehrlich, das war ja eigentlich nur freundlich gemeint von den Paderbornern, ne? Denn die wollten eigentlich nur was proben, ne? Ja, die Bierdusche für die Meisterschaft von Freiburg. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich heute ganz besonders gern. Und zwar nicht nur, weil wieder mal eine Frau zu Gast ist. Das ist ja sonst fast immer so eine reine Männerveranstaltung. Natürlich schade. Sondern auch, weil es da eine ganz, ganz besondere Geschichte gibt zum Thema VfL Wolfsburg und Paderborn. Aber erstmal sage ich Hallo zu meiner Paderborn-Expertin sozusagen, Pia Pahlmann. Hallo. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast fürs Wölferadio. Jetzt müssen wir natürlich zu Beginn erstmal eine Geschichte aufklären, und zwar, du bist eigentlich VfL-Fan, hast aber ein großes Paderborner Herz und verfolgst das auch ja, sehr, sehr intensiv, was da in Ostwestfalen passiert. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich habe ein Praktikum beim VfL Wolfsburg gemacht und die hatten zu der Zeit ein Kids-Camp mit sehr, sehr vielen Kindern, wovon alle eigentlich nur nervig waren, außer ein Kind aus Paderborn, und das war genau die Sommerpause, bevor Paderborn aus der zweiten Liga in die erste aufgestiegen ist. Und da habe ich mir gedacht, so, ach, das könnte ich noch ein bisschen weiter verfolgen. Dann kamen ja die ganzen Abstiege, aber ich bin geblieben. Und ich musste mir tatsächlich mal im Stadion in Braunschweig anhören, ich wäre ein Erfolgsfan. Ich frage mich, ob dieser Fan jetzt immer noch in Braunschweig im Stadion ist. Sehr schön, sehr schöne Geschichte. Aber letztendlich, VfL-Fan bist du trotzdem und Paderborn läuft so ein bisschen mit, oder wie muss man sich das vorstellen? Na, es ist wirklich so ein zweigeteiltes Herz. Also ich hätte mir natürlich ein bisschen gewünscht, dass Paderborn erstmal in der zweiten Liga bleibt und sich da festigt, auch damit ich jetzt diesen Konflikt wie am Samstag nicht habe, für welchen Verein bin ich jetzt, für welchen nicht. Ich habe schon vorher gesagt, als klar war, okay, Paderborn könnte eventuell wieder Bundesliga spielen. Ich habe gesagt, ich bin für den Verein, der die Punkte mehr braucht. Und das ist ja leider Paderborn in dem Fall. Ah, das werden die VfL-Fans natürlich nicht hören. Aber das prädestiniert dich natürlich sehr jetzt hier gerade auch für dieses Gespräch, weil ich ja dann immer sozusagen ein Vertreter des anderen Vereins zu Wort kommen lasse. Dann lass mal sportlich werden. Und zwar mit zwei Niederlagen ist man ja nicht so gut gestartet. Beziehungsweise hat man sich das vielleicht anders vorgestellt. Wie fällt denn dein Fazit aus? Es waren natürlich leider immer an sich klare Niederlagen, aber auch meistens unglücklich. Sie sind nie komplett untergegangen. Man hat gemerkt, so nach vorne aggressiv und schnell, gerade jetzt im letzten Spiel, das schnelle Tor durch Mamba. Aber dann halt leider hinten wieder die Defensive, da bröckelt es halt noch. Das ist halt so das Problem, dass sie da nicht halt mit dem Zauberfußball vorne das hinten alles wieder gut machen können. Und ich glaube auch, dass es vielleicht gut ist, weil sie jetzt vielleicht unterschätzt werden mit zwei Niederlagen und ach, die steigen doch eh ab, sagen ja alle Abstiegskandidaten Nummer 1. Vielleicht werden wir jetzt unterschätzt und können uns das zum Vorteil machen. Das wollte ich nämlich fragen, weil das ist ja das, was man auch weithin liest und sagt, ja, die spielen offensiv sehr stark nach vorne, sind da auch gefährlich. Aber letztendlich natürlich auch ist dann die Gefahr auf der anderen Seite, das ist gerade die Defensive schon mal angesprochen, dass man da ins offene Messer läuft. Also warum geht man als insbesondere als Aufsteiger denn dieses Risiko? Ja, es hat halt in der zweiten Liga gut geklappt. Und man darf auch nicht vergessen, sie kommen aus der dritten Liga, waren eigentlich sportlich schon in der vierten. Und deswegen, ich habe es vorhin ja auch gesagt, ich hätte mir an sich gewünscht, dass sie sich in der zweiten Liga noch mal ein bisschen festigen können. Für mich kam der Aufstieg auch zu früh. Also ich finde, es hätte ihm vielleicht auch gut getan, erstmal so ein bisschen sie einzupendeln, zweite Liga und dann da auch durch den Aufstieg jetzt wieder, ist es ja auch so, wieder umstellen. Klar, sie waren schon mal in der ersten Liga, aber es ist ja trotzdem immer was anderes. Es ist schwierig. Kriegt man diesen Spielstil vielleicht dann auch gar nicht raus aus der Mannschaft? Also will die Mannschaft grundsätzlich nach vorne spielen? Das kann ich mir schon vorstellen. Es ist wieder dieser Attacke-Modus und vorne einfach draufhauen, sage ich einfach mal. Weil es gab ja auch natürlich schöne Chancen, wo der Spieler schon aber stand abzugeben, um vielleicht nochmal ein bisschen was anderes zu probieren, was vielleicht erfolgreicher gewesen wäre mit Torabschluss. Ne, dann hauen sie einfach wieder drauf, so ein bisschen als denken sie, ja, mit dieser ganzen Attacke-Masche haben wir es jetzt die letzten Jahre geschafft, wieso nicht in der ersten Liga? Verantwortlich dafür ist natürlich der Trainer Steffen Baumgart, auch in Wolfsburg natürlich kein Unbekannter, immerhin 32 Spiele und 5 Tore für den VfL erzielt. Wie passt er denn zum Verein, also wie passt er denn zum SC Paderborn? Na, er passt halt dadurch, er kam ja, da war es in der dritten Liga schon ziemlich düster für uns. Und er hat einfach mit seinem Führungsstil und Trainingsstil einfach dafür gesorgt, dass wir zumindest wieder ein bisschen Luft nach oben gewonnen haben. Allerdings muss man dann sagen, trotzdem leider sportlicher abgestiegen. Mit 68 München immer noch dankbar, weil sonst würden wir ja wahrscheinlich immer noch irgendwo rumpimpeln. Aber es ist halt nun mal so in der dritten Liga und in der zweiten Liga kann es in diesem Attacke-Modus vielleicht gehen, aber es ist halt auch leider die Frage, ob Steffen Baumgart einfach schon so bereit ist für die erste Liga. Es ist natürlich schön mit dem Aufstieg und dem direkten wieder nach oben kommen, aber ich finde es halt schwierig, diese ganzen Umstellungen immer von dritte Liga auf zweite Liga, von zweite auf erste Liga, dass da nicht so ein bisschen Festigung einfach wieder reingekommen ist. Einfach so ein bisschen rumprobieren, auch in der zweiten Liga mal, sondern dass man jetzt wieder unter so einem Druck steht, auch vor allem dadurch, dass immer gesagt wird, Abstiegskandidat Nummer 1. Ja, es ist nicht schön, auch als Fan nicht. Für mich erinnert das natürlich so ein bisschen auch, dass die Art und Weise, wie er spielen lässt, so wie damals Zorniger in Stuttgart, da war auch immer ordentlich Attacke und hinten raus hast dann die Tore kassiert. Das wirkt alles so ein bisschen naiv, auch von Seiten des Trainers. Ist das sozusagen auch so ein Lernprozess für den Trainer, und das gerade angesprochen, dass er vielleicht selber noch nicht ganz so bereit ist für die erste Liga. Er haut dann auch mal Sprüche raus, so wie wir sind jetzt schwachsinnig, weil er dann die erste gelbe Karte gekriegt hat, weil er da an der Linie rumgetobt ist. Also ist das vielleicht auch alles für ihn und für den Verein eine Nummer zu groß, was da gerade passiert? Klar kann man sagen, es ist eine Nummer zu groß. Und gerade dadurch, dass wir nach der ersten Erstligasaison diesen Komplettausfall hatten, finde ich halt auch, dass es halt wirklich, es kann sein, dass es noch eine Nummer zu groß ist. Wir mögen Herausforderungen als Paderborner, das ist nun mal so. Wir finden das super. Aber es ist schwierig. Also ich war sehr emotional bei den bisherigen Abstiegen, aber dieser Abstieg, da muss ich halt ehrlich sagen, es ist noch super früh und es kann auch alles passieren und wir können auch noch Meister werden. Aber da hoffe ich dann einfach nur, falls es wirklich so weit kommt, wie alle möglichen Fußballexperten sagen, dass sie sich dann wenigstens in der zweiten Liga endlich mal festigen können. Dass ein bisschen Ruhe reinkommt auch, um sich auch selber richtig einzustellen, weil jetzt ist es ja, es ist jede Saison was anderes. Und das kann halt nicht dauerhaft erfolgreich sein. Ist denn dann unter diesen Voraussetzungen, wenn du so ins Umfeld schaust oder auch beim, ja, sag ich mal, bei den Führungsverantwortlichen bei Paderborn, ist dieser Abstieg eventuell sogar auch eingepreist? Ob er wirklich eingepreist ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man halt schon mit davon ausgeht, beziehungsweise ausgehen muss. Klar, das klare Ziel, Saisonziel ist Klassenerhalt. Das ist auch machbar. Aber im Falle eines Abstiegs würde ich da jetzt auch nicht sagen, wie können die alle nur und was soll das denn? Und wie haben die das denn jetzt schon wieder gemacht, schon wieder abgestiegen? Sondern mir ist halt wichtig, dass der Verein sich halbwegs gut präsentiert, sich da nicht irgendwie zur Lachnummer macht und wir da irgendwie mit 0 Punkten am Ende absteigen, sondern dass wir auch einige schöne Spiele bringen können, auch zeigen können, dass Paderborn auch wirklich guten Fußball spielen kann und es auch verdient hat, in der ersten Liga zu spielen. Das ist mir am wichtigsten, dass wir halt einfach gut auftreten, uns da nicht zur Lachnummer der Bundesliga machen, sondern wirklich mit Würde, wenn es abgehen. Das ist ja auch kurios, schon am zweiten oder nach dem zweiten Spieltag über den Abstieg zu sprechen. Deswegen lass uns mal tatsächlich auf das Sportliche dann auch nochmal kommen und nicht schon vorwegnehmen, wie es vielleicht einmal ausgeht. Wer sind denn für dich, weil wenn du das auch mal so VfL-Fans erklären müsstest, so die Schlüsselspieler bei Paderborn? Also auf welche wird es denn besonders ankommen jetzt, auch nach dem verkorksten Saisonstart, um da vielleicht doch noch ein bisschen mehr rauszuholen, als man vielleicht damit rechnen könnte? Also gerade Mamba, der Neuzugang aus Cottbus, hat sich ja dadurch ausgezeichnet, 2 Spiele, 2 Tore. Klar, keine Punkte, aber das ist ja trotzdem schon mal eine starke Leistung. Und dann kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass halt der Mix aus den Neuzugängen, aus den Neuen und auch die Spieler, die ja zum Teil schon mal für Paderborn gespielt haben, wie Hünemeyer oder Michel, dass die da auch so gewissen Führungsbilder auch mal mit reinbringen und die Jungen inspirieren können, einfach auch durch die Geschichte von Paderborn, halt in den letzten Abstiegen, dass das halt wirklich wichtig werden kann, diese Mischung aus den Erfahrenen und die jetzt zum Teil zum ersten Mal Bundesliga spielen. Wenn du auf das Spiel schaust am Samstag, Paderborn zu Gast in Wolfsburg, Wolfsburg ja genau konträr gestartet mit 2 Siegen, da läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Mit welchen Erwartungen gehst du denn dann ins Spiel? Ich weiß gar nicht, ob ich mir da so viel Erwartungen machen kann. Natürlich erwarte ich, dass der VfL gewinnt. Ein bisschen hoffe ich auf ein Unentschieden. wenigstens einen Punkt zu Paderborn. Es ist jetzt aber auch nicht so, wenn jetzt Wolfsburg gewinnt, dass ich dann so traurig bin wie nach den letzten beiden Niederlagen von Paderborn. Ich hoffe einfach, dass Paderborn sich wieder gut präsentiert. Ich hoffe aber auch, dass der VfL Paderborn nicht unterschätzt. VfL bei den bei den Buchmachern zumindest ganz klarer Favorit. Auf 1 Euro gesetzt, gibt es 6 für Paderborn für einen Auswärtssieg. Also da geht man nicht davon aus, dass das funktioniert. Was tippst du denn? Also mein Herz, wie gesagt, wäre für ein schönes 2-2. Aber ich glaube, es könnte 2-1 oder sogar 3-1 werden für den VfL. Sagt Pia Pahlmann, die im richtigen Leben ja auch noch eine andere Geschichte zu erzählen hat, nämlich, und deswegen kennt sie sich auch super mit Fußball aus, sie hat nämlich auch einen Vater, der hier schon öfter mal im Wölferadio zu Gast war, nämlich Andreas Pahlmann, Sportchef von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Da bekommt man so ein bisschen die Fußballergeschichte in die Wiege gelegt, oder? Ja, also ich sage auch immer, meine Eltern haben sich beim Fußballspiel kennengelernt, nicht gäbe es ohne Fußball nicht. Und seit ich klein bin, ist Fußball eigentlich ein wichtiges Thema in meinem Leben. Sagt Pia Pahlmann, die ja sowohl ein Paderborner Herz als auch ein VfL-Herz in der Brust schlagen hat. Und ja, mit ihr habe ich gesprochen über das Spiel am kommenden Samstag, Wolfsburg gegen Paderborn. Und ja, danke ich dir für das Gespräch. Sehr gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Zwei Eintracht Braunschweig-Fans sind mit dem Fahrrad unterwegs und einer steigt plötzlich ab und fängt an, Luft aus den Reifen zu lassen. Was machst du denn da? Mann, Sattel ist zu hoch. Daraufhin steigt der andere ebenfalls ab und wechselt den Sattel mit dem Lenker aus. Was machst du denn da? Du bist mir zu blöd, ich fahr zurück. Faninfos. Ja, Faninfos habe ich natürlich auch wieder für euch. Wir blicken am morgigen Freitag, 13 Uhr nach Monaco. Da werden nämlich die UEFA Euroleague-Gruppen ausgelost. Ne, dazu ist auch der Salem Fanhaus auf. Wer möchte, kann da hinfahren und sich das angucken, 12.30 Uhr. Dann erfahren wir, gegen wen wir spielen. Eintritt ist frei am Fanhaus, klar. Aber natürlich, sehr gespannt sind wir, VfL in Lostopf 1 unterwegs, wen wir dann da bekommen. Aus dem Fernen Osten, Hängematte Jerusalem oder so. Mal gucken, ja. Ebenfalls ein kleiner Fernsehhinweis auf den kommenden Sonntag, denn dann ist wer im Sportclub zu Gast, Malte? Oliver Glasner, zu Gast bei? Valeska Homburg. Einer Wolfsburgerin. Wird da interviewt, man bleibt quasi unter sich, möchte ich mal sagen. Aufzeichnung der Sendung 21:45 und dann 22:50 die Ausstrahlung im NDR, also im dritten. VfL-Fans, die live dabei sein sollen, können sich noch Plätze sichern. Informationen gibt es da auch dann über die Fanbetreuung des VfL. Ja, und dann auch eine Sache, die uns noch sehr am Herzen liegt, auf die wir gerne hinweisen möchten, ist das Benefizspiel für die VfL-Legende Peter Ahmed, Malte. Das findet am Samstag, 14. September, nach dem Düsseldorf-Spiel also, da spielen wir ja freitags, findet also am Samstag nach dem Düsseldorf-Spiel bei der TSG Mörse statt, um 13.30 Uhr. Eintritt ist 5 Euro und für Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Also gute Sache, weil Peter Ahmed ja leider auch an ALS erkrankt ist wie Christoph Nowak. Deswegen gehen auch die Spenden und die Einkünfte da an die Christoph Nowak Stiftung. Ja, wichtige Geschichte, finde ich auch. Alles Gute da an dieser Stelle auch noch für Peter. Und der auch gerade auch in den 80er Jahren sehr stark im Einsatz gewesen ist für den VfL. Und ja, die VfL-Familie steht auch in solchen Momenten da dicht zusammen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir natürlich am Samstag wieder live dabei sind bei oder mit Wölferadio Arena Live vom Spiel Wolfsburg gegen Paderborn. Und dort wird der Lenny, also meiner einer, wieder am Mikrofon sitzen. Und zusammen das Ganze kommentieren mit VfL-Legende, einer anderen VfL-Legende, nämlich Roy Preger wird sich wieder die Ehre geben. Das hatten wir in der letzten Saison schon mal probiert und das hat so viel Spaß gemacht und hat euch offensichtlich auch so gefallen, dass wir gesagt haben, ach komm, das wiederholen wir doch nochmal geschmeidig. Also alles cool und dann mit Roy gehen wir mal an den Start. Ja, Hauptsache, der kann auch in Andres Fußstapfen treten, weil ihr beiden ja bisher in der Saison ungeschlagen wart. Das ist richtig, ja. Macht er. Hundertprozentig. Ja. Und euch hören wir dann auch natürlich, also dich Malte und dich Jan, hören wir dann demnächst auch natürlich wieder mal bei Wölfe Radio Arena live. Ich freue mich schon auf Freiburg. Und du, Jan? Absolut. Das überragende Ausfahrt. Auswärtsfahrt. Überragend. Ja, das ist schön. Das wird bestimmt ganz lustig. Letztes Spiel war ja super da in Freiburg. Also insofern gab da sicherlich da einiges geboten. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns erstmal auf das Spiel gegen Paderborn. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Wölfe-Radios für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, meinen Kollegen von Wölfe Radio Arena Live, Malte und Jan. Vielen lieben Dank. War schön, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, und wie ihr den Auftritt der beiden Flachgurken da bewertet, könnt ihr mir gerne schreiben. Könnt natürlich auch was zu mir schreiben, wenn ihr gerne möchtet, bei Facebook oder bei Wolfsblog. Immer her damit mit eurer Meinung. Und dann nehmen wir uns das natürlich sehr zu Herzen. Flachgurken gesagt? Ja, Malte steht auf. Ich sage jetzt mal Tschüss an dieser Stelle. Nein, Malte, nicht. Ist ja gut. Ich nehme alles zurück. Du unerzogener Rabauke. Tschüss an dieser Stelle. Und wir hören uns wieder hoffentlich mit 3 Punkten im Gepäck aus dem Spiel gegen Paderborn. Ne? In diesem Sinn, bleibt geschmeidig. Nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Nur der VfL.